Sehen Sie den Friedensbogen nicht, durch den der Herr zu Ihnen spricht? Ihm sollen Sie sich anvertrauen. Was soll der Turm, den Sie da bauen? Gott oder Turm? Wer kann verstehen, dass alles muss so weitergehen? Vielleicht, dass noch den Kindern war bewusst die schreckliche Gefahr. Wird man ihnen Beachtung schenken? Nein, du musst an die Zukunft denken. Die Opfer, die da nötig sind, die ahnst du nicht, mein liebes Kind. Wir tun's ja nur für euch, wir tun's ja nur für euch, ihr sollt es einmal. Die Angst.